Ich bin Thea Dorn, Schriftstellerin, und mein Klassiker ist tatsächlich sehr klassisch. Es ist nämlich Der Ring des Nibelungen von Richard Wagner. Das erste Mal bin ich mit diesem Werk in Berührung gekommen im dann doch noch relativ zarten Alter von 13 in der Frankfurter Oper in der wunderbaren Inszenierung von Ruth Berghaus. Michael Gielen hat dirigiert und ich saß irgendwo mit meinem Schülerkärtchen im dritten Rang und vergaß tatsächlich die Welt rechts und links um mich herum. Ich habe dann ganz schnell, damals hatte man noch Schallplatten, also das war dann ganz klar das nächste Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenk, Der Ring musste her. Und dann hatte ich eine eiserne Wochenendroutine, wahrscheinlich sehr zum Leidwesen meiner Eltern. Also samstagmorgens wurde so um 10 der Kühlschrank geplündert, dann wurde Der Ring aufgelegt im Zimmer, uralter schrecklicher Schallplattenspieler. Und ja, je nach Aufnahme, also ich favorisierte damals dann die Scholti-Aufnahme. Ich weiß gar nicht mehr genau, waren es 14 Stunden? Ich kann mich nicht genau erinnern. Auf jeden Fall, es war sehr, sehr lange. Und dann wurde das also gnadenlos von den ersten Takten tief im Rhein, im Rheingold, bis zum Weltenbrand in der Götterdämmerung durchgehört. Ich fürchte, Wagner verdanke ich, dass ich meine Pubertät so einigermaßen unbeschadet überlebt habe, so ich das getan habe. Es gibt ja nichts Großartigeres als in der Pubertät, also eben mit 13 fängt man dann ja gerade so an, als diese unglaublich megalomanen, größenwahnsinnigen Fantasien, wo einer eben die ganze Welt in den Orkus treten will und seine wie auch immer Tochter tut es am Schluss dann sogar, indem sie die ganze Welt in Brand setzt. Und das sind ja wunderbare Bilder und Fantasien für einen pubertierenden Menschen. Also wenn es mich in einem falschen Moment erwischt, dann kann ich bei dem Schlussgesang Brünnhilde Götterdämmerung immer noch, na sagen wir jetzt nicht direkt heulen, aber die berühmte Gänsehaut oder dass wirklich die Welt rechts und links vergessen, gibt es immer noch. Und wenn es irgendwo eben in Berlin oder sonst wo, also ich pilgere jetzt dem Ring nicht mehr hinterher, aber wenn es eine Chance gibt, den zu sehen, dann mache ich das schon immer noch. Ich würde das gar nicht bildungsbürgerlich angehen, also deshalb bin ich auch sehr froh, dass mich die Leidenschaft für Musik, für klassische Musik, es war ja nicht nur Wagner, aber der eben allen voran, dass mich das eben in der Pubertät erwischt hat, wo einem Bildungsbürgerlichkeit ja nun sowas von wurscht ist. Also das ging einfach intravenös und brüllte einem quasi aus dem Herzen. Und ich finde, so muss man sich Musik erstmal nähern. Also wenn das eine bildungsbürgerliche Übung ist, ist es auch ehrenwert und schön, aber ich glaube, dann wird man nie einen wirklichen Bezug dazu bekommen. Entweder es erwischt einen oder es erwischt einen nicht. Das ist, glaube ich, so wie mit Verlieben. Da kann man sich noch so sehr einreden, das wäre jetzt, aber eigentlich sollte mir derjenige was sagen, wenn man mit ihm am Tisch sitzt und es sagt einem nichts, dann ist das so. Und ich glaube, mit Wagner ist das genauso.